Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal mit einer Doppel-Review zu den Filmen Bridge of Spies, Der Unterhändler und The Gift. Zuallererst zu Bridge of Spies. Das ist der neue Film von Steven Spielberg. Somit ist eigentlich eh schon mal klar, warum ich in diesen Film gegangen bin. Es ist einfach einer der größten aktiven Regisseure unserer Zeit. Und dem kann auch ich mich da nicht verwehren, egal was eigentlich da das Thema ist. Obwohl ich zugeben muss, dass ich seinen letzten Film Gefährten nicht gesehen habe und auch Lincoln nicht, weil die beiden mich wirklich so gar nicht interessiert haben vom Thema her. Aber jetzt geht es in diesem Film um den Kalten Krieg und explizit um einen Anwalt, der einen Austausch zwischen zwei Spionen, einem amerikanischen Spion und einem russischen Spion, verhandeln soll. Ursprünglich ist er nur der Anwalt für den russischen Spion, damit dieser einen fairen Prozess in Amerika bekommt. Und letztlich soll er aber dann verhandeln, dass diese beiden Spione ausgetauscht werden, bevor sie einbrechen und Geheimnisse über ihr jeweiliges Land verraten. Was ansonsten die technische Seite des Films angeht, also was so alles hinter der Kamera los ist, eben Steven Spielberg ist der Regisseur. Geschrieben wurde das Drehbuch unter anderem von den Coen-Brüdern und als Kameramann hat man hier wieder einen von Spielbergs Pflichtkameramännern, Janusz Kaminski, der schon mehrere Oscars gewonnen hat und eben Filme wie Schindlers Liste gedreht hat, Minority Report oder auch der Soldat James Ryan. Also jemand, der mit Spielberg sehr, sehr viele große Filme gemacht hat. Und dieser Film sieht auch dementsprechend gut aus. Also es ist natürlich alles sehr, sehr schön gefilmt. Es ist wirklich so die Kunst der subtilen Kamera. Also sie tritt nicht aktiv in den Vordergrund, sondern sie ist wirklich ein sehr passives, tolles Erzählmedium hier wieder mal. Und das ist auch mal wieder toll. Das ist halt, ich mag das sehr, wenn innovative Kameraführung mit reinkommt. Aber das ist bei Spielberg eigentlich immer etwas sehr... Ja, es ist eine hohe Kunst, es so subtil zu machen und nicht den Zuschauer darauf zu stoßen, dass hier viel gemacht und getrickst wird. Auch der Schnitt ist toll in dem Film. Also es gibt ja ein paar Übergänge zwischen einzelnen Szenen, die sehr, sehr originell und schön und kreativ gemacht sind. Und deswegen, also technisch ist hier absolut Höchstleistung am Werk. Und auch vor der Kamera haben wir natürlich gute Darsteller. Also mit einem der besten oder auch aktivsten Hollywood-Schauspieler dieser Generation. Das ist Tom Hanks, der den Anwalt spielt, die Hauptrolle. Und den russischen Spion, mit dem er am Anfang sehr viel zu tun hat, das spielt Mark Rylance, der das auch sehr, sehr gut spielt, sehr subtil. Und ansonsten gibt es in einigen Nebenrollen auch deutsche Schauspieler, also die besseren deutschen Schauspieler, die wir so haben, zu sehen. Also Sebastian Koch in einer kleineren Rolle und in einer noch kleineren Rolle auch Burkhard Klausner, der mich dieses Jahr auch sehr beeindruckt hat in Filmen wie Der Staat gegen Fritz Bauer. Und ja, also der Film ist sowohl vor als auch hinter der Kamera absolute Top-Besetzung. Und ja, mal zum Film selber und zum Inhalt. Also eben, es geht um diese Verhandlung zwischen zwei Ländern, die in diesem Fall, ja, eben im Kalten Krieg ein sehr angespanntes Verhältnis dazu haben. Man war immer auf der Schippe zum Nuklearkrieg und das macht man hier schon recht deutlich, wie viel Angst da auch in der amerikanischen Bevölkerung geherrscht hat. Und ich finde es gut, wie Spielberg sich auch traut, da auch ein bisschen kritisch zu werden. Also er ist schon so der amerikanische Regisseur und er ist auch manchmal etwas kitschig. Aber Spielberg ist immer so die Art von Kitsch, die wir irgendwie gern haben oder gern sehen. Und ich finde es immer wieder gut, dass auch der dann mal, gerade weil er jemand ist, der dann dafür auch sehr respektiert wird für seine Arbeit, sich traut, auch mal hier und da ein bisschen amerikanisch Amerika zu kritisieren und da kritisch zu sein, zumindest was diese Zeit angeht und eben wie ganz quer durch die Bevölkerungsschichten Leute eben Tom Hanks' Figur, den Anwalt, dafür kritisieren, dass er jetzt einen Russen vertritt, obwohl es einfach dem sein Recht ist, einen fairen Prozess zu bekommen. Und dass er eben auch zeigt, dass das völlig gemischt ist, ob das ein Polizist ist oder ganz normale Leute, die er in der Metro trifft. Also jeder äußert sich da und viele sind sehr, sehr kritisch. Und ich finde es gut, dass man das hier auch berücksichtigt hat und das auch gezeigt hat, wie die Bevölkerung einfach drauf war, auch diese Paranoia, die da geherrscht hat. Aber nichtsdestotrotz hat dieser Film überraschende, komische Stellen. Also bewusst so gewählt, denke ich mal. Also die Dialoge sind sehr, sehr witzig teilweise. Und es gibt ein, zwei Momente, wo ich wirklich, ja, laut schmunzeln musste, also etwas lachen musste, weil es wirklich ein paar nette, kleine Situationskomik-Szenen gibt. Und das finde ich auch sehr erfrischend, dass man das in dieses ernste Thema einbaut. Und da ist Spielberg einfach sehr, sehr gut drin, dass er Filme, wenn es sein muss, auch sehr schnell und sehr locker machen kann und dann aber ohne einen harten Bruch wieder ins Ernste zurückgehen kann. Und das ist immer, es ist einfach ein Meister seines Faches, das kann man nicht anders sagen. Und das kann man auf jeden Fall abschließend zu Bridge of Spies sagen. Auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken kann dieses Jahr. Es ist kein schlechter Film, es ist ein interessantes Thema. Und es ist hier einfach die absolute A-Klasse an Filmemachern am Werk, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Das einzige Minus, was ich ein bisschen dem Film zusprechen muss, abseits eben des tollen Schnittes und auch diesen Mut, falschen Patriotismus anzuklagen. Das einzige Problem ist ein bisschen, es ist ein bisschen zu lang, Bridge of Spies. Nicht viel und es ist ein bisschen Nitpicking, was ich hier mache. Also ich suche hier wirklich so ein bisschen Nachteile, die es überhaupt gibt. Aber das würde ich schon sagen, er ist ein bisschen lang. Also es würde mich auch davon abhalten, den Film ein zweites Mal zu gucken, dass er einfach kleine Längen hat. Nicht besonders stark, aber gerade wenn man sich vorstellen würde, diesen Film nochmal zu gucken, gäbe es definitiv Stellen, die dann ja etwas langweilig wären. Aber ansonsten kann man eigentlich zu Bridge of Spies nicht viel Negatives sagen. Ist eben wirklich ein sehr, sehr guter und sehr solider Film. Es ist nicht was das Genre neu aufbricht oder revolutionär ist, aber es ist ein sehr, sehr guter und solider Film. Und das ist schon schön, wenn man... Also ich habe am lieber katastrophale Fehlschläge, die sehr innovativ waren, oder einfach gute, solide Filme, die ja eben wissen, was sie tun und das wirklich beherrschen. Diese Mittelmaßsachen dazwischen, das ist immer irgendwie ein bisschen schade, ein bisschen anstrengend eher, das dann zu gucken. Und das ist bei Bridge of Spies nicht der Fall. Es ist wirklich ein absoluter A-Klasse-Film von der Machart her und auch von den Schauspielern her. Tom Hanks liefert eine super Performance mal wieder ab. Und ja, kann man nicht sagen. Also auch sieht auch wirklich gut aus, der Film ist schönes Set-Design. Man merkt natürlich, es ist Spielberg, der hat ein gewisses Budget und auch die richtigen Leute um sich. Der Film sieht einfach 1A aus, von vorn bis hinten. Und ja, also wenn ihr diese Woche ins Kino gehen wollt, dann kann man Bridge of Spies euch auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich denn für diese zeitgeschichtlichen Dinge interessiert. Das muss vorausgesetzt sein. Wenn man damit eher nicht so viel anfangen kann, ist es auch ein stiller Film. Es wird hier nicht andauernd große, heftige Szenen geben, so wie sie im Trailer zusammengefasst sind. So gibt es auch nicht mehr. Also der Pilot wird abgeschossen und in Gefangenschaft gerät, aber da kommt jetzt nicht viel Drama auf, abseits der Dialoge. Also man muss schon auch auf einen Film mit Dialogen stehen. Aber wenn man das tut, kann man Bridge of Spies auf jeden Fall empfehlen. Nun zum zweiten Film des Tages, und zwar The Gift. Lief in derselben Woche wie Bridge of Spies an. Ich habe sie mir beide gestern in einem Double Feature gegeben. In The Gift saß ich mit 5 anderen Leuten, bei Bridge of Spies saß ich komplett alleine im Kino. Nun zu The Gift, es ist ein Film von Joel Edgerton, dem Schauspieler, den vielleicht die meisten jetzt aus den letzten... Das letzte, was er gemacht hat, war so ziemlich Exodus, Götter und Könige mit Ridley Scott. Also eben generell jemand, der als Schauspieler bekannt ist. Auch Black Mass war er drin. Da habe ich ihn sehr gut gefunden als Schauspieler. Und hier hat er sein erstes Regiedebüt und auch geschrieben ist diese Geschichte von ihm. Also The Gift ist ein richtiges Joel Edgerton-Projekt. Wenn man den also nicht mag, kann man das hier gleich lassen. Eben geschrieben, Regie und auch einer der Hauptdarsteller. Und ja, mal ein bisschen zur Story. Also in The Gift geht es ganz grob gesagt darum, dass zwei alte Schulfreunde sich wiedersehen. Also nicht Schulfreunde, muss man gleich sagen, sondern zwei Leute, die zusammen zur Schule gegangen sind, treffen sich wieder nach langer, langer Zeit. Sie sind erwachsene Männer mittlerweile. Und es gibt da auf jeden Fall gleich eine gewisse Anspannung. Auf der einen Seite Gordo, gespielt von Joel Edgerton, der eben zufällig Simon, den jeweils anderen, das ist Jason Bateman in dem Fall, in einem Möbelladen trifft. Simon ist sehr erfolgreich in seinem Job, hat eine tolle Frau, gespielt von Rebecca Hall, ich glaube Robin hieß die Rolle. Und ja, sie treffen auf ihn und Gordo macht ihn halt hier und da kleine Geschenke ab dem Zeitpunkt. Und Simon ist eigentlich von Anfang an nicht so begeistert, dass er Gordo wieder trifft. Im ersten Moment erkennt er ihn gar nicht, aber als er realisiert, wer Gordo ist, und je mehr Zeit Gordo mit diesem Paar verbringt und Gordo taucht öfter auch mal am Haus auf, unerwartet, umso unheimlicher wird das eigentlich Simon. Seine Frau hingegen eher nicht so. Sie findet eher, dass er ein bisschen unbeholfen ist, der Gordo. Aber man da jetzt mal nicht so gleich so kritisch sein muss oder gleich so heftig reagieren muss. Also er ist einfach ein bisschen unbeholfen sozial, findet sie. Was die Vorteile zu The Gift angeht. Man hat hier richtig gute Darbietungen. Richtiger, schöner Slow Burn, wie man da so im Englischen sagt. Also der Film entwickelt sich sehr langsam, aber ist dauerhaft eigentlich interessant und spannend. Und dafür auf jeden Fall Respekt an das Regiedebüt von Joel Edgerton, dass der sowas auf die Reihe gebracht hat. Und auch das Drehbuch ist zum großen Teil wirklich sehr, sehr gut. Die Geschichte ist einfach sehr interessant, obwohl man die ganze Zeit das Gefühl hat, man kennt das schon das Ganze, aber es ist einfach ein bisschen eigen und ein bisschen neuer Touch. Also der Trailer vermarktet das Ganze ein bisschen falsch. Es ist ein sehr stiller, aber sehr intensiver Film. Und ja, und die Darbietungen sind alle gut. Joel Edgerton spielt das sehr, sehr zurückgehalten, aber man merkt, dass da viel in seiner Vergangenheit los sein muss. Und immer wenn er mit Simon zu tun hat, merkt man, dass er sehr viel, ja, dass er sich sehr zurückhalten muss, nicht etwas rauszulassen, was in ihm steckt. Und auch Simon, also gespielt von Jason Bateman, spielt das auch, also auch Jason Bateman spielt das sehr gut. Das ist jemand, den man eher in witzigen Rollen kennt, wie Arrested Development, wo ich ihn absolut feiere. Aber hier zeigt er, dass er absolut die Fähigkeiten hat, eine dramatische und ernsthafte Rolle zu spielen. Also Respekt, was der da letzten Endes auf die Leinwand bringt, wenn man eben daran denkt, dass er meistens eher so als netter, sympathischer Typ gecastet wird oder eben zumindest in albernen Rollen. Und hier ist wirklich nichts Albernes an seiner Rolle, es ist eine sehr ernste Rolle. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch Rebecca Hall als seine Frau, absolut Respekt. Also ich finde es ein bisschen schade, dass man die Frau so selten sieht, weil die immer, wenn ich sie in einem Film selber gesehen habe, eigentlich immer sehr, sehr gut war. Egal, ob das The Prestige von Christopher Nolan war oder Vicky Cristina Barcelona. Also Rebecca Hall ist auch jemand, der für mich deutlich mehr ins Rampenlicht gehört. Schauspielerisch, die ist wirklich, wirklich gut. Und das sind sie alle in diesem Film. Also wirklich Respekt dafür. Was die Optik angeht, der Film ist ja sehr schön ausgeleuchtet, weil er sehr natürlich ausgeleuchtet ist. Also ich weiß gar nicht, inwieweit man da wirklich nachgeholfen hat, weil es wirkt immer alles sehr natürlich vom Licht her und dadurch wirkt das Ganze auch intimer und auch umso beklemmender, weil man eben diese Szenarien kennt, dass von Stalkern und von ja, unangenehmen sozialen Interaktionen, die jeder vielleicht schon mal erlebt hat, dieses Letzteres. Und das ist hier auch, kommt dadurch sehr gut rüber, durch diese langsamen Kameraführungen. Und deswegen ein Film, der sehr gut aussieht eigentlich für das, was er machen möchte. Ganz anders als Bridge of Spies natürlich. Und eben sehr gute Darbietung. Auf jeden Fall ein Film der Schauspieler. Einen Kritikpunkt habe ich allerdings, und zwar einen sehr klaren. The Gift ist ein interessanter Thriller und bringt einiges Überraschendes mit sich an manchen Stellen. Nur, ohne jetzt was zu spoilern, keine Sorge, aber das Ende macht im Nachhinein für mich leider keinen Sinn. Die letzten 5 Minuten des Films brechen dann völlig mit jeglicher Logik und das ist leider ein harter Kritikpunkt, der aber wirklich auch Gewicht hat. Ansonsten ein gutes Drehbuch, also wirklich sehr interessant und auch die Figuren sind interessant dargestellt und keine Szene ist hier zu viel oder zu wenig. Nur eben am Ende hat man so ein bisschen des Aha-Effekts wegen und des Twists wegen, den man hier auch einbauen will, ein bisschen die Logik aus dem Fenster geworfen. Aber insofern, das sind beides Filme, die ich empfehlen kann, sowohl Bridge of Spies als auch The Gift, wenn man diese Woche nicht unbedingt den Tribute von Panem gehen möchte und vielleicht auch nicht gerade Lust auf sowas Albernes wie die Heiligen Drei Könige hat. Hier hat man zwei ernsthafte, gute Filme von guten Filmemachern, also auch Joel Edgerton braucht sich hier nicht verstecken und ich bin gespannt, ob er nochmal was macht. Würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, in diesem Sinne, Empfehlungen für diese Kinowoche und damit bis zum nächsten Toffer auf der Podcast.